Okay, good evening. Guten Abend. It's great to see everybody. Es ist großartig, euch alle zu sehen. Okay, so why don't we pray and we can start. Beten wir zum Anfang. Lord, we thank you for your grace. Herr, wir danken dir für deine Gnade. Your life that moves inside of us. Für dein Leben, das in uns wirkt. And how you breathe on our life. Und wie du unser Leben anhauchst. As you did at the beginning. So wie du es am Anfang getan hast. You breathe in us, Lord. Du hauchst in uns hinein. And cause us to flourish. Und du machst, dass uns alles gelingt. And I just pray that you would speak tonight. Und ich bete, dass du heute sprichst. Send your word to us. Dass du uns dein Wort sendest. Heal us. Dass du uns heilst. Build us up. Dass du uns aufbaust. Correct us if necessary. Und weise uns zurecht. Open our eyes, Lord. Notwendig ist und mach uns to die things, Augen auf. That we need to understand. Und zeig uns, was wir verstehen müssen. That you want us to understand. Das, von dem du willst, dass wir es verstehen. Lord, we're here just because of you. We want to know you. Wir sind nur da wegen dir und wir möchten dich kennenlernen. We thank you. Wir danken dir. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen, amen. Okay, so if you could open your Bibles to Matthew 16. Bitte schlagt Matthäus 16 auf. I like these first three rows. It's really... It's great to, I'm going to preach right to these guys right here. Mir gefallen diese ersten drei Reihen und ich werde speziell für die Leute. Everybody's scared of me on this side. Alle Leute auf dieser Seite haben Angst vor mir. Okay, so Matthew 16, and as Pastor Rob says, put a finger. Matthäus 16 und wie Pastor Rob immer sagt, bitte legt also in Genesis 15. Und auch erstes Buch Mose 15. Okay. So this is Matthew 16:8. Matthäus 16:8. Oh, excuse me, 5. And the disciples came to the other side and had forgotten to take bread. Und als seine Jünger an das andere Ufer gekommen waren, hatten sie vergessen, Brote mitzunehmen. And Jesus said to them, Jesus aber sprach zu ihnen, Watch out and beware of the leaven of the Pharisees and Sadducees. Seht zu und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. And they began to discuss among themselves, saying, "It is because we took no bread." Sie aber überlegten bei sich selbst und sagten, "Das sagt er, weil wir keine Brote mitgenommen haben." But Jesus, aware of this, said, "You men of little faith, why do you reason among yourselves that you have no bread?" Als aber Jesus es erkannte, sprach er. Was überlegt ihr bei euch selbst, ihr Kleingläubigen, weil ihr keine Brote habt? Do you not yet understand or remember the five loaves of the 5,000? Versteht ihr noch nicht, erinnert ihr euch nicht an die fünf Brote für die 5,000? And how many baskets you took up? Und wie viele Handkörbe ihr aufhobt? Now I don't know about you, but when I read this passage, ich weiß nicht, wie es euch ergeht, aber als ich diese Schriftstelle gelesen habe, something's a little confusing here. Da finde ich etwas ein bisschen verwirrend. Somebody's not getting it. Jemand versteht da was nicht. And it's all over just some bread. Und es geht da um Brot. And it's really there's a lot of confusion here. Und da gibt's sehr viel Verwirrung hier. And it's like, are you guys on the same page? Versteht ihr, worum es da geht, was da vorgeht? And habt ihr überhaupt eine Ahnung? It's like, what bread are we talking about here? Von welchem Brot sprechen wir hier überhaupt? The disciples were completely confused. Die Jünger waren völlig verwirrt. They didn't know what Jesus was talking about. Sie haben nicht verstanden, worüber Jesus gesprochen hat. And he says in verse 8. Und er sagt in Vers 8. He says, "Why do you reason among yourselves? Warum überlegt ihr unter euch? Do you not yet understand?" Versteht ihr noch nicht? And understand there means to perceive. Und verstehen hier heißt wahrnehmen. And in all their trying to reason what Jesus was trying to tell them. Und sie haben so sehr versucht, das zu verstehen, was Jesus ihnen sagen wollte. They were completely just in the dark. Und trotzdem tappten sie vollständig im Dunkeln. And didn't know what he was talking about. Und sie haben nicht verstanden, worüber er geredet hat. They were so just focused on this bread. Sie haben sich so sehr auf dieses Brot konzentriert. And reasoning, that's what reasoning can be a good thing. Und zu überlegen kann an und für sich etwas Gutes sein. Reasoning when it leads us to faith. Und zwar dann, wenn es uns zum Glauben führt. Or it serves our faith. Oder wenn es unserem Glauben dient. Or it brings us to faith. Oder wenn es uns zum Glauben bringt. But reasoning, when we reason, it can sometimes go way beyond that. Aber wenn wir manchmal nachdenken, dann führt uns das viel weiter weg. And when reasoning goes beyond a certain limit, it turns into just plain old confusion. Und wenn das Überlegen einen bestimmten Maßstab übersteigt, dann wird daraus Verwirrung. And we go way beyond. Und wir übertreiben es sehr. To try to figure out what is Jesus trying to tell me. Wenn wir versuchen herauszukriegen, was Jesus mir hier sagen will. And we go beyond, but we have small results. Und wir übertreiben es, aber wir haben nur sehr geringe Ergebnisse. Like just a piece of bread in our hands. Wie zum Beispiel ein Stück Brot in unserer Hand. Instead, when Jesus says, you can have baskets full. Aber Jesus sagt, ihr könnt doch Körbe voll haben. Now, God wants us to have perception. Gott möchte, dass wir Wahrnehmung haben. And as we heard last Sunday, well, perception is. Und wie wir am Sonntag gehört haben, it is like spiritual eyesight. Wahrnehmung, das ist so wie geistige Sicht. It's like when you can see below the surface. Wie wenn du unter die Oberfläche schauen kannst. And as we heard from Sunday, it comes through the Word of God. Und wie wir am Sonntag gehört haben, das kommt durch das Wort Gottes. It doesn't come from us trying to get it through trying to figure everything out. Das kommt nicht davon, dass wir versuchen, alles zu kapieren und alles herauszufinden. But it comes through receiving. Sondern dadurch, dass wir empfangen. And that's how we get perception, our spiritual eyesight. Und so empfangen wir Wahrnehmung oder geistige Sicht. Much like on Sunday, that story of Balaam. Wie diese Geschichte von Bileam am Sonntag. Because he didn't put the word first, he could not see the angel with the sword right before his face. Und weil er das Wort nicht an erste Stelle gesetzt hat, deswegen konnte er den Engel mit dem Schwert nicht stehen, der doch vor ihm stand. God had to show him his pride by letting a donkey see it. Und Gott musste ihm seinen Stolz zeigen, indem der Esel es sehen konnte. But what I've noticed when we try to when reasoning goes bad. Aber ich habe festgestellt, wenn das Überlegen ausartet, we tend to overthink too much. Dann denken wir zu sehr nach und dann grübeln wir zu sehr. The wheels just start to turn. Und das setzt sich dieses Rad in Bewegung. Because we're trying to perceive. We want to know what God's trying to do. Wir versuchen wahrzunehmen und wir wollen wissen, was Gott tun will. But we tend to overthink. Aber wir denken zu viel nach. And we always, it comes out short. Und dann wird nichts draus. For example, if you just think of worrying, zum Beispiel, wenn du darüber nachdenkst, was dir Sorgen macht, it's overthinking. Du denkst da zu viel nach. Because worrying is trying to control the future. Sich Sorgen machen bedeutet, die Zukunft beherrschen zu wollen. I heard a definition like this: worrying is using the present. Jemand hat das so definiert. Sich Sorgen machen heißt, die Gegenwart zu gebrauchen. Your time now. Die Zeit, die du to jetzt try hast, to control your future. Um deine Zukunft zu beherrschen. See how it goes way beyond. Siehst du, wie das übertrieben wird? It goes beyond concern. Und das geht über Sorge hinaus oder Besorgnis. Concern tries to deal with the problem. Wenn du besorgt bist, dann versuchst du, ein Problem zu lösen. And try to be a little proactive and try to do things. Und du versuchst zu agieren und nicht zu reagieren. But worry is just it's just stewing without doing is a definition for it. Aber wenn du dir Sorgen machst, dann tust du einfach etwas, ohne wirklich was zu tun. That's an American expression. It's stewing in your mind. Du machst was in deinem Verstand, in deinen Gedanken. Without doing. Aber du bringst, daraus kommt and nicht. It immobilizes you. Und das lähmt dich. And your brain just, it's like your brain just fries and it just stops. Und dein Gehirn stürzt ab wie ein Computer und es steht einfach still. And you know what? When our brain is overthinking, it gets very tired. Und wenn dein Gehirn zu sehr denkt, dann wird es sehr müde. And then we cannot receive. Und dann können wir nicht empfangen. I noticed that when I was preparing for the message. Ich habe das festgestellt, wie ich mich auf die Botschaft vorbereitet habe. Every time now, if I sit down at my study table. Jedes Mal, wenn ich mich an meinen Studiertisch hinsetze. And I try to think something. Und ich versuche, über etwas nachzudenken. The brain is stuck. Dann bleibt mein Denken irgendwie stecken. I can sit there and stare at that paper for hours. Ich kann dort sitzen und stundenlang ein Blatt Papier anschauen. I know every little grain in that piece of paper after a while. Und ich sehe dann nach einer Weile kenne ich die ganze Struktur. And you know what happens? As soon as I get up and I do something, wash the dishes. Aber sobald ich aufstehe und etwas tue, zum Beispiel das Geschirr abwaschen. All of a sudden, all kinds of thoughts pop up. Plötzlich kommen mir da alle möglichen Gedanken. I get excited. I go back to my desk. Und ich werde dann so begeistert, ich setze mich wieder hin zu meinem Tisch. Brain stuck again. Und mein Gehirn setzt wieder aus. I wrote that one thought I got at the dishes and I can't write anything else. Und ich kann dann nur mal diesen einen Gedanken niederschreiben, der mir beim Geschirrabwaschen gekommen ist. It's because und sonst kann ich nichts mehr denken. You receive when your mind is relaxed. Es ist deswegen, weil du empfängst, wenn dein Gehirn entspannt ist. You can receive your mind is really impressionable when it's relaxed. Und dein Gehirn kann Gedanken aufnehmen, Eindrücke aufnehmen, nur dann, wenn es entspannt ist. That's another message. Okay. Das ist aber eine andere Botschaft. But anyways, overthinking immobilizes us. Zu viel zu denken, das lähmt uns. And like the disciples, they were completely left in the dark. Und die Jünger waren völlig im Dunkeln. And when we try to figure everything out, we are just left out in the dark. Und wenn wir versuchen alles zu verstehen, dann sind auch wir in der Dunkelheit. It's hard to walk when it's dark outside. Es ist schwer zu gehen, wenn es draußen dunkel ist. In a Stiegerhaus, if you live in the top floor. Wenn du in einem Haus im obersten Stock lebst. And you notice if it has that timer on the lights. Und das Licht, das brennt immer nur ein paar Minuten. Isn't that fun when you're going down the stairs and the timer goes off and the lights turn out? Lustig, wenn oder komisch, wenn du die Stiegen runtergehst und plötzlich ist das Licht aus. What do you do? Everything just stops. You're frozen. Was machst du? Alles bleibt einfach stehen und du erstarrst. This is like the mind is overactive. Genauso ist es, wenn unsere Gedanken überaktiv sind. Now, we are more tempted. Wir sind mehr in Versuchung. To enter into this overthinking. In dieses zu sehr zu denken zu verfallen. Or to try to figure everything out. Oder zu versuchen alles herauszufinden. When God leaves big question marks in our lives. Wenn Gott große Fragezeichen in unserem Leben stehen lässt. He leaves question marks in our lives. Er lässt Fragen offen in unserem Leben. And we just don't understand. Und wir verstehen das nicht. And when that happens, und wenn das passiert, oftentimes because we panic, und sehr oft geraten wir dann in Panik, it's tempting to look for another reasonable option. Und wir sind dann in Versuchung, eine andere vernünftige Alternative zu finden. To faith. Zum Glauben. And there is always another reasonable option. Und es gibt immer eine andere scheinbar vernünftige Option. The devil always has some reasonable option waiting for us when we don't understand. Satan hat immer eine vernünftige Alternative bereit für uns, wenn wir nicht verstehen. And we all have those question marks in our life. Und wir alle haben diese Fragezeichen in unserem Leben. For some of us, we know the promise, but it's how is God going to do it? Manche von uns, wir kennen die Verheißung, aber wir fragen uns, wie wird Gott das machen? Or when is he going to do it? Oder wann wird er es vollbringen? Or for many of us, it's why doesn't he do it now? Oder viele von uns, wir fragen uns, warum macht das nicht jetzt sofort? And now you can use that finger that you got stuck in Genesis and und jetzt könnt ihr den Finger wieder go over there. Also wieder bewegen. Und you probably lost your circulation in your finger from leaving it there, right? Und wahrscheinlich funktioniert der Kreislauf im Finger nicht mehr. And this is the story of Abraham. Und das ist die Geschichte von Abraham. And he had there was a big question mark in his life. Und in seinem Leben gab es ein großes Fragezeichen. And God had already given him two promises. Und Gott hatte ihm schon zwei Verheißungen gegeben. In Genesis 12. Im ersten Buch Mose 12. He said that you would be the father of many nations. Er sagte, du wirst der Vater vieler Nationen werden. Then he says he promised him in Genesis 13. Und im ersten Buch Mose 13. That your seed would cover the earth. Hat er gesagt, dass dein Same, sein Same sich über die ganze Erde ausbreiten wird. His question, his big question mark in his life was how is God going to do this? Aber das große Fragezeichen in seinem Leben war, wie wird Gott das machen? I have an idea of what, but how? Ich habe eine Ahnung, was geschehen wird, aber wie wird es geschehen? And let's just go down to verse 3. Gehen wir zum Vers 3. And consider now that Abraham is 85 years old. Und bedenkt, dass Abraham 85 Jahre alt ist. It's been, I think, a good 12 years or so since he first received the promise. Und ich glaube, es waren schon über 12 Jahre, dass er die Verheißung zum ersten Mal gehört hat. He knows that he has to have an heir to the promise. Er weiß, dass er einen Erben der Verheißung haben muss. Okay, and he says in verse 3, and Abraham said, Vers 3, und Abraham sagte, since thou hast given no offspring to me, one born in my house is my heir. Siehe, mir hast du keinen Nachkommen gegeben, und siehe, der Sohn meines Hauses wird mich beerben. You can see what's commendable about Abraham is at least he took his questions to God. Man kann Abraham das Kompliment machen, dass er zumindest mit seinen Fragen zu Gott gegangen ist. But you could see a little bit he was trying to figure out that big question mark that God left. Aber man kann auch ein bisschen sehen, dass er versucht hat, dieses große Fragezeichen, das Gott stehen hat lassen, dass er das selber versteht. And maybe tried to figure it out a little bit. Und dass er das irgendwie herausbekommt, wie es sein wird. And what he figured out is that since it doesn't look like I'm going to have a son. Und was er sich gedacht hat, es schaut nicht darauf danach aus, dass ich einen Sohn haben God, you werde. Must be telling me that it's going to come through someone in my own house. Gott, deswegen sagst du mir wahrscheinlich, dass es durch jemanden in meinem Haus passieren wird. Which in verse 2 is Eleazar. He was his servant. Und in Vers 2 wird Eleazar erwähnt, sein Knecht. So Abraham, because of the question mark in his life, und wegen dieses Fragezeichens in seinem Leben, and because the fulfillment was looking a little bit dark, und weil es mit dieser Erfüllung ein bisschen düster ausgeschaut hat, that seemed like the best reasonable alternative to the solution. Erschien das Abraham die beste vernünftige Alternative. But when we think about how God works, aber wenn wir darüber nachdenken, wie Gott wirkt, is that a good solution? Ist das eine gute Lösung? Like, is that all God can do is just make an heir from your house? Ist das alles, was Gott tun kann, dass er einfach nur einen Erben aus deinem Haus bekommt? Is that miraculous? Ist das wunderbar? No, it's not. Nein, es ist kein Wunder. It's like we said, it's like having a piece of bread when you can have baskets full. Es ist, wie wir gesagt haben, dass du ein Stück Brot haben willst, wo du doch Körbe voll haben könntest. But look at verse 4. Aber schauen wir uns Vers 4 an. Then behold, the Lord came to him, saying, this man will not be your heir. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm. Nicht dieser wird dich beerben. But one who shall come forth from your own body, he shall be your heir. Sondern der aus deinem Leibe hervorgeht, der wird dich beerben. I think that just made the whole, his whole, it made everything darker. Ich glaube, das hat alles nur noch dunkler und unklarer gemacht. It made it more, everything more impossible. und noch unmöglicher. Like now it's supposed to come from my own body. Das soll jetzt aus meinem eigenen Leib herauskommen. I'm an 85-year-old man. Ich bin ein 85-jähriger Mann. I mean, my bones are creaky. Meine Knochen, die krachen schon. My hair is falling out. Die Haare fallen mir auf. I need new teeth. Ich brauche neue Zähne. And now I do not my reasonable options are getting very slim. Meine vernünftigen Alternativen, mit denen ist es langsam aus. And this is what God does. Und das tut Gott. In order for us that we would hunger for the promises. Damit wir ein Verlangen haben nach den Verheißungen. He gives us a promise. Er gibt uns eine Verheißung. But he makes the fulfillment of it. Aber die Verwirklichung. Appear that it's almost impossible. Die scheint fast unmöglich zu sein. It says in Romans 4:18 that Abraham hoped against hope. In Römer 4:18 steht, dass Abraham hoffte gegen jegliche Hoffnung. And that means, in the Amplified, it means that. In der erweiterten Version wird es so geschrieben. His human reasoning being gone, he hoped in faith. Seine menschlichen Überlegungen, die konnte er nicht mehr denken, und jetzt blieb ihm nur der Glaube übrig. And God brought it to where he had no more reasonable options left. Und Gott hat ihn an einen Punkt gebracht, wo er keine vernünftigen Optionen mehr hatte. And just verse 5. This is really nice. Das ist ein wunderschöner Vers. Look what he did. Und schau, was er getan hat. It says he took him outside. Er führte ihn hinaus. He took him outside. Er führte ihn hinaus. Into the dark. In die Dunkelheit. It was nighttime. Es war Nacht. And this is what God does. He takes us outside. Gott führt uns hinaus. He takes us outward. Er führt uns nach draußen. And he says, let's reason this thing together. Und er sagt, überlegen wir miteinander. It's one thing when we reason alone. Es ist eine Sache, wenn wir alleine überlegen. But I like it here that Abraham reasoned with God. Aber mir gefällt das hier so, dass Abraham mit Gott überlegte. And God took him outside and showed him his outward situation. Und Gott führte ihn hinaus und zeigte ihm seine offensichtliche, seine äußerliche Situation. It looks really dark, right, Adam? Abraham. Es schaut wirklich düster aus, wirklich dunkel, Abraham. Your options are gone. Deine Alternativen sind zu Ende. It's so dark that you're immobilized. Es ist so dunkel, dass du wie gelähmt bist. It doesn't look very good. Schaut nicht gut aus. And he had to show him his outward situation. Und er musste ihm seine äußerliche Situation zeigen. To get him to hunger for the promises. Damit er ihn zu einem Verlangen and then he said, brachte. Now, then he said, now look towards the heavens. Und er sprach zu ihm, schau jetzt zum Himmel hinauf. Now look up. Schau jetzt hinauf. And when things look very dark in the outward, und wenn es äußerlich sehr dunkel ausschaut, and you look up, und wenn du hinaufschaust, how bright those stars are. Wie hell diese Sterne and sind. And those stars for us are the promises of God. Und für uns sind diese Sterne die Verheißungen Gottes. And when you go star watching, und wenn du dir die Sterne anschaust, the best conditions are a very dark night. Sind die besten Bedingungen, wenn es eine stockdunkle Nacht the ist. The darker the night, the more the stars are bright. Je finsterer die Nacht, desto heller die Sterne. And that's a really encouraging thing. Und das ist so ermutigend. You know that God doesn't want his word just to be another option among many. Gott möchte nicht, dass sein Wort nur eine weitere Alternative von vielen ist. He wants it to be our life. Sondern er möchte, dass es unser Leben ist. What the center of everything we do. Der Mittelpunkt von allem, was wir tun. And if I still have a few reasonable options that I can use. Und wenn ich noch ein paar vernünftige Alternativen habe, in case it doesn't work out with God, falls es doch nicht klappen sollte mit Gott, those stars are not as bright. They can, you know what I mean? Dann sind diese Sterne nicht so hell, wisst ihr, was ich but meine? But when it is completely dark, aber wenn es völlig finster ist, and you have tried your best to figure it out, and it has only made it darker. Und du hast versucht, alles zu verstehen, aber es alles wird nur dunkler. Those stars are really bright. Dann sind diese Sterne wirklich hell. And when you go, like I said, when you go star watching, and that night is really dark. Und wie ich gesagt habe, wenn du dir die Sterne anschaust und der Himmel ist wirklich dunkel, you can see like the stars are like dust. You can see. Dann sind die Sterne wie Staub, so viele kannst du sehen. And you can see distinctly the stars. You can see almost like the fire coming. Und du kannst dieses Blinken der Sterne sehen wie ein Feuer. So God had him look outward. Gott ließ ihn nach draußen sehen. To see the darkness of his situation. Um die Dunkelheit seiner Situation zu erkennen. And that made him look upward. Und das hat ihn dazu gebracht, nach oben zu schauen. And then just to finish here, and the end of that verse it says, and he said to him, so shall your descendants be. Und er sprach zu ihm, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. And that for him was looking onward. Und für ihn bedeutet das, in die Ferne zu schauen. He now had a vision. Er hatte jetzt eine Vision. Because of faith. Wegen des Glaubens. And he could see. Und er konnte sehen. Past his difficulties. Über seine Schwierigkeiten hinaussehen. Instead of being consumed by worry. Und anstatt dass er sich von seinen Sorgen auffressen hat lassen. He now had promises before him. Hat er jetzt die Verheißungen vor Augen gehabt. And this is, I think, sometimes how God deals with us. Und ich denke, manchmal verfährt Gott so mit uns. We are all prone to try to figure things, the big question marks out. Wir alle haben die Tendenz, dass wir versuchen, diese großen Fragezeichen herauszufinden. And sometimes I think God uses that question mark. Und ich denke, manchmal gebraucht Gott dieses Fragezeichen. To bring an end. Um ein Ende zu bringen. To our trying to figure things out. Für unseren Versuch, alles herauszufinden. And to just look up. Und dass wir dann einfach nur mehr hinaufschauen. One last, there's this verse that I love. Es gibt diesen Vers, den ich liebe. It's in Psalm 4. In Psalm 4. And it says, und da steht, it says, you have relieved me in my stress. Du hast mir Erleichterung verschafft in meiner Bedrängnis. But you can also translate it. Aber man könnte es auch so übersetzen. As you have, through pressure, you have enlarged me. Durch Druck hast du mir ein weites Land gegeben. And maybe I'm sure we're all in some pressure cooker tonight. Und ich glaube, dass wir alle irgendeinem Druck ausgesetzt but sind. You can know that God has only allowed it. Aber du darfst wissen, dass Gott das nur zugelassen hat. So that you would take a promise. Dass du, damit du eine Verheißung nimmst. And you'd have a night vision. Und dass du eine Vision that's in der Nacht God bekommst. That's what God gave Abraham, a night vision. Und das gab Gott Abraham eine Vision and in der Nacht. Even though it's dark. Obwohl es dunkel ist. And it's troubling. Und obwohl das dich wirklich sehr beunruhigt. You're not immobilized. Bist du trotzdem nicht starr. It's like those little goggles, night vision. You can still just, you can see detail and just keep on walking. So wie wenn du so Brillen hast für die Nacht. Du siehst Details und du kannst immer weitergehen. So, I hope somebody understood. Ich hoffe, irgendjemand hat etwas verstanden. Let's pray. Lord, we thank you for your promises. Herr, wir danken dir für deine Verheißungen. We thank you that you can give us a vision. Wir danken dir, dass du uns eine Vision geben kannst. Even when it's dark. Auch wenn es dunkel ist. We thank you that your so-called question marks that you allow in our lives. Und wir danken dir, dass die angeblichen Fragezeichen, die scheinbaren, die du in unserem Leben zulässt, actually can be answered. Dass diese Fragen beantwortet werden können. Through the promises. Durch die Verheißungen. That you are enlarging us. Dass du uns weiteren Raum gibst. You are enlarging our faith. Dass du unseren Glauben vergrößerst. Our courage. Und unseren Mut. And we thank you, Lord. Und wir danken dir, Herr. In Jesus' name we pray. In Jesu Namen beten wir. Amen. Amen.